Hallo und herzlich willkommen bei deinem Mind Impact Podcast. Mein Name ist Doug und in dieser zweiten Episode erfährst du, wie stark deine Sichtweise auf Probleme und Herausforderungen dich beeinflussen kann. Natürlich erzähle ich dir am Ende, wo du die Zusammenfassung des Podcasts vorfindest, damit du dich nun entspannen, zurücklehnen und mir in Ruhe zuhören kannst. Will ich jetzt nicht lange reden, ich würde sagen, legen wir mal los! It seems like the world is testing me. Will I conquer or will I get the best of me? Half of the world sees success in me. The other half is second guessing me. But I kid you not, don't mess with me. Cause I think I got something possessing me. No matter what I'm gonna give us left. Hallo! Ich begrüße dich nochmal herzlich zu diesem Podcast. Episode 2. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Zum Start des Podcasts kratze ich mit dir in den ersten 4 Episoden 4 verschiedene Themenbereiche an, die wir in den späteren Folgen näher beleuchten wollen. Und heute erzähle ich dir, wie viel Einfluss deine Sichtweise auf Probleme und Herausforderungen hat, die dir tagtäglich widerfahren. Du kennst das sicherlich. Du möchtest eine oder mehrere Gewohnheiten in deinem Leben verändern, indem du für das neue Jahr zum Beispiel gute Vorsätze planst. Das ist jetzt auch so wieder die Zeit, wo wir uns hinsetzen und uns überlegen, ja, was können wir für 2018 besser machen? Was war denn dieses Jahr, was mich unglücklich gemacht hat? Oder über welche Einstellungen, über welches Verhaltensmuster bin ich unzufrieden gewesen? Und was möchte ich denn nächstes Jahr ändern? Und dann setzen wir uns hin, schreiben diese Vorsätze nieder und dann kommt irgendwann das neue Jahr. Die ersten 2 Wochen, die laufen vielleicht gut. Da haben wir vielleicht mehr Sport gemacht, haben uns im Fitnessstudio angemeldet und so weiter und so fort. Doch dann geraten wir auf einmal wieder in das alte Muster zurück. Wir hören dann auf mit dem Sport, haben dann vielleicht keine Lust mehr drauf und ja, das war's dann auch schon mit den guten Vorsätzen. Und du kennst das sicherlich. Zu oft bist du vielleicht auch selbst daran gescheitert, deine Vorsätze umzusetzen. Und hast vielleicht keine Veränderung durchsetzen können oder zumindest wenn du welche umsetzen konntest, dann wenige. Und das ist ein riesiges Problem, denn hierbei spielt die Herangehensweise eine wichtige Rolle. Oftmals versuchen wir, Veränderungen zu erzwingen und packen dabei das Problem an der falschen Stelle an. Da passt das bekannte Zitat von Albert Einstein gut in diese Stelle hinein, denn er sagte, dass die Definition von Wahnsinn sei es, immer wieder das Gleiche zu tun und jedes Mal andere Ergebnisse zu erwarten. Und so ist es auch bei uns, wenn wir uns Ziele setzen und sie angehen. Wir erwarten zwar ein anderes Resultat, das kann zum Beispiel die Veränderung des Körpers sein, ein Vorsatz, der so gut wie jedes Jahr auf der Liste steht bei den meisten Menschen, heißt also die Veränderung des Körpers, indem wir abnehmen, uns gesünder ernähren, mehr Sport treiben wollen. Aber wenn wir nach wie vor die gleiche Herangehensweise an den Tag legen, dann werden wir da meistens keinen Erfolg sehen. Da fängt es schon bei den schlechten Essgewohnheiten an, die wir beiseite legen sollten. Einfach mal die Chips wegzulassen, weniger Fastfood zu essen und wirklich an den Kleinigkeiten zu arbeiten, denn die machen letztendlich das große Konstrukt aus. Auf die Kleinigkeiten kommt es letztendlich wirklich an, denn diese rufen die Veränderung erst hervor. Wir leben heute in einer Zeit, in der alles schnell gehen soll. Da wir gerade über gesunde Ernährung und sowas reden. Ich bin letztens nämlich durch den Supermarkt geschlendert und habe mir die Regale angeschaut. Und es gibt extrem viele Fertiggerichte. Fertigen Salat, fertige Lasagne, fertigen Auflauf, fertige Pizza und so weiter. Und darum dreht es sich heutzutage auch. Alles soll möglichst schnell gehen. Oftmals sind wir zu ungeduldig. Ob es zum Beispiel das Bezahlen an der Kasse ist, wenn die Oma wieder vor dir eine halbe Ewigkeit braucht, um das Geld zu zählen und zu bezahlen und du dich letztendlich ärgerst, dass es denn so lange dauert, dann ist es deine Schuld. Das ist nämlich deine Sichtweise auf die Welt, denn innerlich möchtest du, dass möglichst alles schnell geht und diese zunehmende Geschwindigkeit im Alltag und in deinem Leben ist nicht besonders gut. Zumindest nicht immer. Denn dadurch werden wir schnell ungeduldig. Und das überträgt sich. Wir sehen viele Gegebenheiten nicht mehr als Prozess an. Zum Beispiel in der Persönlichkeitsentwicklung. Am liebsten würden einige ein Fertiggericht namens Persönlichkeitsentwicklung haben. So Fertig-Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel. Doch das ist nicht der Sinn dahinter. Sicherlich kann man mit Fertig-Persönlichkeitsentwicklung viel Geld machen. Aber es ist letztendlich ein Prozess. Ein sehr langsamer Prozess. Denn wenn du deine Probleme meistern möchtest, dann musst du dies an der Wurzel anpacken, um Veränderungen hervorzurufen. Und das benötigt viel Zeit. So etwas wie einen Eintages-Crashkurs zur Erleuchtung gibt es einfach nicht. Du baust dir dein Leben, dein Fortschritt Step by Step auf und mit jeder gewonnenen Erfahrung stärkst du das Konstrukt unter dir. Dein Persönlichkeitskonstrukt, ich nenne das jetzt einfach mal so. Und es fängt mit deiner Sichtweise auf die Dinge an. Denn es ist eine Kleinigkeit, die du ändern kannst, die viel Veränderung hervorruft. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wenn du ein Puzzle zusammenstellen möchtest, welches 500 Teile hat, was setzt es voraus? Was ist es, das du vorher sehen musst? Genau, es ist das Bild. Du musst vorher das Gesamtbild sehen. Die Vorlage dazu, damit du Stück für Stück zusammensetzen kannst, damit du Stück für Stück die Teile zusammensetzen kannst. Doch in unserem Leben besteht das Puzzle nicht aus 500 Teilen. Vielmehr sind es aber Millionen Teile und ein Problem offenbart sich hier. Du wirst das Gesamtbild, also die Mustervorlage, die Lösung nicht sehen. Im echten Leben siehst du das Gesamtbild einfach nicht. Es wird diese Lösung nicht geben. Diese Millionen Teile oder diese Millionen von Teilen sind verschiedene Menschen, die dir begegnen können. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass du bestimmte Menschen gar nicht kennen würdest, wenn du eine gewisse Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt in deiner Vergangenheit anders getroffen hättest? Das beginnt wirklich bei der kleinsten Entscheidung. Sei es die Wahl deines Berufes oder deines Studiums und so weiter. Hättest du dich in dem einen Moment für etwas anderes entschieden, dann wäre dein Puzzle nun wieder anders. Dein Pfad, deine Abzweigung wäre wieder anders und du ständest vielleicht vor anderen Problemen, anderen Herausforderungen und ja, anderen Schwierigkeiten. Vor anderen Menschen. Und diese Entscheidungen, die wir treffen, die Chancen, die wir ergreifen, die Chancen, die wir verpassen, so viele Dinge, dies alles sind Teil oder Teile unseres Puzzles. Und wenn du nicht klar weißt, was dein Bild ist, woher willst du wissen, welche Teile Sinn machen, die du in dein Leben hineinziehst? Woher möchtest du das wissen? Ich möchte dir in dieser Folge natürlich wieder eine wahre Begebenheit eines Sprechers aus den USA erzählen. Einige werden sicherlich diese Geschichte oder diese Begebenheit kennen und diese irgendwo bereits gehört haben. Denn unser Sprecher ist ein Kommunikationsexperte und war auf dem Weg zu einer Veranstaltung bzw. eines seiner Vorträge. Er saß im Zug und war überhaupt nicht vorbereitet. Entsprechend spürte er an sich eine gewisse Nervosität und der Sprecher hat es nicht geschafft, richtige Ideen in seinen Notizblock zu schreiben, die er dann vortragen könnte. Auf einmal geht die Tür auf, herein kommt ein Vater mit seinen kleinen Kindern. Kaum sind sie im Zugabteil, da fangen sie an, richtig laut zu werden und Krach zu machen. Sie springen wild auf den Sitzen herum, turnen an den Stangen, sie kämpfen barbarisch miteinander und schreien sich in einer unvorstellbaren Lautstärke an. Doch der Vater, der sitzt einfach nur da und starrt aus dem Fenster heraus, als wenn überhaupt nichts passiert wäre. Und die Kleinen werden immer wilder und ziehen einer alten Dame an den Haaren und der Sprecher wird langsam etwas unruhig. Er wollte zwar einschreiten, erinnert sich aber daran, dass er Kommunikationsexperte ist. Da beherrscht er sich. Aber die Kinder, sie werden immer wilder und einer von den Kindern tritt dem Sprecher schließlich voll gegen das Schienbein. Qualvoller Schmerz für unseren Sprecher. Und er sagt dann, okay, das ist zu viel. Er steht auf und wendet sich wütend an den Vater und sagt, mein Herr, sehen Sie vielleicht, dass jeder von den Kindern, von Ihren Kindern, offensichtlich belästigt wird? Würden Sie bitte dafür sorgen, dass die Kinder sich benehmen, damit wir in Ruhe fahren können? Danke. Er setzt sich wieder hin und klopft sich auf die Schulter. Er ist stolz, wie er das hervorgebracht hat und das mit natürlicher Autorität, aber doch beherrscht. Nach kurzer Zeit kommt der Vater von hinten und ist mit seinem Blick bereits in Richtung des Sprechers fokussiert. Oder Blick ist auf den Sprecher gerichtet. Und er sagt dann, mein Herr, es tut mir wirklich leid, wenn meine Kinder Sie belästigt haben. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo die Mutter dieser Kinder gestorben ist. Wir wissen alle noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Vielleicht ist das die Art und Weise, wie meine Kinder versuchen, damit fertig zu werden. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Was glaubst du, wie der Sprecher sich jetzt gefühlt hat? Auf jeden Fall schlecht. Später erzählt er, dass dies eines der wichtigsten Lernen seines Lebens war. Er hat nämlich gelernt, wie sehr sich eine Situation sich ändern kann, wenn wir etwas mehr über diese Situation wissen, etwas anderes darüber wissen und eine neue Sichtweise dann entwickeln. Ich nehme immer wieder gerne das Beispiel mit dem Geld. Leute, die mich länger kennen, kennen diesen Vergleich. Denn wenn wir über Geld sprechen, dann kannst du dich auf verschiedene Art und Weise über das Thema positionieren. Die eine Sichtweise sagt, Geld kann böse sein, denn damit kannst du Waffen produzieren, Kriege hervorrufen, es ruft Kriminalität hervor, Drogenhandel und es ging früher sogar so weit, dass Menschen damit gehandelt wurden, also Menschenhandel, Sklaverei und so weiter und so fort. Es produziert Feinde, Neider und du kannst mit Geld viel Leid hervorrufen. Es verdirbt deinen Charakter, es macht unsensibel, sodass du dich nicht mehr über die kleinen Dinge freuen kannst und so weiter. Doch sagt die andere Sichtweise auch, dass du damit Gutes anstellen kannst. Mit Geld lassen sich Krankenhäuser bauen. Du kannst für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Du hast damit die Mittel, um anderen Menschen zu helfen und das auf einer globalen Ebene. Du kannst aber auch damit deiner Familie Sicherheit und finanzielle Stabilität gewährleisten, Luxus und Annehmlichkeiten anziehen. Du kannst damit deine Ziele besser erreichen, weil du damit mehr Mittel hast und du wirst mehr Zeit haben. Denn wir fahren in ein Raster im Leben, Kindergarten, Schule, Ausbildung, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Rente irgendwann und dann ist Ende. Und damit kannst du dich mehr um die Dinge kümmern, die dir Spaß machen. Also mit Geld kannst du dir einfach Dinge leisten und dich, wie gesagt, mehr um diese Dinge kümmern, die letztendlich auch Spaß machen. Ist, wie gesagt, nicht das Wichtigste im Leben. Da verweise ich gern nochmal auf Episode 1. Darüber rede ich da auch nochmal. Warum es im Leben denn nicht um Erfolg oder Geld geht. Und beide Seiten lernen uns, Geld ist wie das Messer. Nur ein Werkzeug. Du kannst mit deinem Messerwerkzeug die tollsten Speisen anfertigen, verschiedenste Sachen schneiden, bearbeiten und du kannst aber auch mit deinem Messer Leid hervorbringen. Du kannst anderen Menschen damit Schaden zufügen. Und es kommt nicht darauf an, was das Werkzeug ist. Es kommt darauf an, was du als Führer des Werkzeugs anstellst und wohin du gewillt bist, damit zu gehen oder was du bereit bist, dafür zu geben oder wie du bereit bist, dieses Werkzeug einzusetzen. Welche Erkenntnisse kannst du dir aus dieser Episode mitnehmen? Erstens, unterschiedliche Aktionen führen zu unterschiedlichen Resultaten. Alles, was in deinem Leben geschieht, sowohl die Dinge, die bei dir ein angenehmes Prickeln hervorrufen, als auch die Dinge, die du als Angst hervorrufende Herausforderung empfindest. Alles hat mit einer Entscheidung begonnen. Zweitens, versuche deine Sichtweise auf deine Situation zu verändern und packe Probleme an der Wurzel an. Du kannst immer die Schuld auf einen anderen zuweisen. Es ist leicht, jemanden zu finden, der daran schuld ist, damit du selbst nichts mehr damit zu tun hast. Es ist leicht zu sagen, warum muss nur ausgerechnet mir sowas passieren? Warum muss immer ich daran glauben? Damit ist das Problem nicht gelöst und fördert vielmehr das problemorientierte Denken. Heutzutage ist es umso wichtiger, lösungsorientiert zu denken. Du siehst mit dieser Sichtweise deine Probleme als Herausforderung. Stell dir Fragen, die dir dabei helfen, die Herausforderung zu meistern. Statt sich über das Problem herauszulassen, stellst du dir ab heute die Frage, wie kann ich die Situation schnellstmöglich bessern und dabei maximale Freude empfinden? Welche Chancen und Möglichkeiten sind mir durch diese Herausforderung gegeben? Wie du mit den richtigen Fragen dein Leben komplett verändern kannst, erzähle ich dir in einer späteren Folge. Du merkst aber, die Qualität der beiden Sichtweisen ist unterschiedlich. Bei der einen kommst du zu einem Resultat, zu einer hilfreichen Lösung, die dich als Persönlichkeit voranbringt. Bei der anderen verstrickst du dich immer tiefer in deine eigene Emotion und machst dich letztendlich selbst zum Teil des Problems. Und ich möchte diese Folge mit dem folgenden Zitat beenden. Ein Gewinner ist Teil der Lösung, ein Verlierer ist Teil des Problems. Jeder Mensch ist ein Gewinner. Es kommt nur darauf an, welche Sichtweise du auf deine Welt hast und wie weit du dazu bereit bist, dich für dein Leben proaktiv einzusetzen. Das war's auch schon mit dieser Episode 2. Wie deine Sichtweise dich beeinflusst. Wenn dir dieser Podcast gefällt und dir diese Episode gefallen und geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über deine Bewertung auf iTunes. Damit unterstützt du den Podcast, denn damit werden viel mehr Leute erreicht. Damit trägst du bei, dass auch andere Menschen inspiriert werden. Alle weiteren Informationen, wie du zum Beispiel einen Themenvorschlag einreichen kannst, findest du auf www.duc-ha.com/mip02. 0 und 2 als Ziffer. Und dort findest du auch die Zusammenfassung des Podcasts und auch nochmal ein PDF-File zum Herunterladen, wenn du das möchtest. Das war's auch, wie gesagt, an dieser Stelle mit Episode 2. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute eingeschaltet hast und wir hören uns in der nächsten Episode hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut, dein Duck.